Kidzone Kino. Licht aus. Vorhang auf. Was geht ab im Kino? Hier ist der Kidzone Filmtipp. So, endlich bin ich da. Seitdem es draußen wieder so verdunkelt wird, ist richtig gruselig, alleine ins Kino zu laufen. Aber lieber fett gruseln, als zusammen mit Sally ins Kino zu gehen. Passwort. Jetzt bin ich aber mal auf den Film Science Fiction gespannt. Der Titel verspricht ja schon mal viel. Ich liebe Science Fiction. Bevor es losgeht, erzähle ich euch mal schnell, worum es geht. Die Eltern von Andreas sind bekannte Wissenschaftler, die in der ganzen Welt umherreisen und alles Mögliche erforschen. Deshalb haben sie sehr wenig Zeit für ihren Sohn. Ich verrate dir etwas, aber du musst es unbedingt für dich behalten. Versprochen? Weißt du, Schatz, wir arbeiten an einer Pflanze. Und wir müssen mit unserer Aufgabe jetzt sehr schnell fertig werden. Es gibt nämlich noch einige andere Forscher, die auch fieberhaft daran arbeiten. Wir müssen unbedingt die Ersten sein. Verstehst du das? Andreas versteht das, aber das ständige Umziehen heißt für ihn, dass Andreas. Er immer wieder die Schule wechseln muss und keine Freunde hat. Das ist der Neue, er wohnt neben uns. Komm ganz nach vorn, damit wir dich alle sehen können. Wir warten. Ich bin Andreas Decker und ich könnt ihr Andreas verstehen? Nein. Ich bin Andreas Decker. Doppeldecker. Woher kommst du, Andreas? Aus Moskau. Davor war ich in Salt Lake City und davor in Rio de Janeiro. Und davor in Bombay. So wie es aussieht, ist er da wohl zu lange geblieben. Mann, wie fies. Andreas hat's echt nicht leicht. Zum Glück freundet er sich mit Vero an. Cool, die ist genauso verrückt wie ich nach Science Fiction. Los, gib mir mein Gameboy zurück. Den habe ich schon 100 Mal gesehen. Mein absoluter Lieblingsfilm. Mein Gameboy, ich muss zurück, wenn mein Vater merkt. Hol ihn dir, Mumie. Na los. Dein Vater ist voll eigenartig, hm? Unsinn. Er ist überhaupt nicht eigenartig. Ist ja schon gut. Meiner ist auch nicht viel besser. Er ist die ganze Nacht weg und spielt Billard. Mein Vater arbeitet nachts. Er arbeitet im Labor. Und was macht er da? Ich habe keine Ahnung. Ich darf da nicht rein. Das muss ja toll sein für deine Mutter. Sie arbeitet auch nachts. Im Gewächshaus. Und was macht sie da? Sie forscht für eine Firma. Und es ist alles streng geheim. Meine Eltern sind klug. Sehr klug sogar. Klug? Klug nennst du das? Die haben sie nicht mehr alle, sag ich dir. Was meinst du? Was ich meine? Sie haben die ganze Zeit Sonnenbrillen auf, auch wenn die Sonne gar nicht scheint. Und sie arbeiten die ganze Zeit, sogar nachts. Das ist doch verrückt. Zu Hause aber nicht. Was? Zu Hause tragen sie keine Sonnenbrillen, verstehst du? Ja? Also wenn du genau wissen willst, was mit deinen Eltern los ist, dann solltest du sie auf jeden Fall ausspionieren. Vielleicht hat Vero ja recht, denn irgendetwas stimmt mit Andreas' Eltern wirklich nicht. Gemeinsam mit ihren Schulkameraden Kaspar und Wietze beschließen Vero und Andreas, die Eltern auszuspionieren. Es ist nur noch eine Frage von ein paar Wochen. Wenn die Testergebnisse positiv sind, bekommen wir grünes Licht. Dann können wir die Neutralisatoren sofort einsetzen. Wir haben keine Vorstellung, mit welchen Problemen wir es hier zu tun haben. Das stimmt, aber wie sollten Sie auch? Sie können die Situation ja nicht nachvollziehen. Jedenfalls nicht so wie wir. Dafür sind sie viel zu weit weg von uns. Zu weit weg von uns? Was heißt das denn? Außerirdische. Was? Deine Mutter und dein Vater sind Aliens. Aliens gibt es gar nicht. Du hast doch gehört, was sie gesagt haben. Komm ruhig weiter, ja. Du hast nicht richtig zugehört. Du siehst echt zu viel Fernsehen. Pah, Aliens, die gibt's doch gar nicht. Oder doch? Die verhalten sich ja wirklich total merkwürdig. Wie auch immer. So wie wir am Ziel sind, fangen wir sofort mit der Verteilung an. Das wird überwältigend. Einfach unglaublich sein. Wir werden Geschichte schreiben auf beiden Seiten des Universums. Boah, krass, das ist jetzt aber echt gruselig. Ah, was war das denn? Leute, jetzt wird's total spannend. Ab ins Kino. Ich weiß nicht. Was? Ihr spielt lieber Gameboy? Dann rätselt ihr am besten beim Ratekrimi mit. Der kommt jetzt gleich. Da gibt's nämlich ein Gameboy-Spiel zu gewinnen. Bis später.